Meine Antwort auf Luna Darkos Video, geh in die Küche, Vibe. In ihrem Video zeigt Luna, auch bekannt als Kitty, Werbungen für Frauenprodukte und zeigt dazu gemeine YouTube-Kommentare. Und jetzt mal ehrlich, du hast über 500.000 Abonnenten und hast hier die wenigen negative Kommentare rausgesucht. Du fährst auch auf deinen eigenen Kanal über 90% Zuspruch, aber präsentierst dir natürlich nur die fiesen Beleidigungen, damit dein Sexismus-Narrativ aufrechterhalten werden kann. Das ist Quote-Mining vom Feinsten. Wirklich jeder, der mehr als 10 Abonnenten hat, bekommt irgendwann beleidigende Kommentare. Egal ob Mann oder Frau. Willkommen im Internet. Aber der eigentliche Diamant hier ist nicht das Video an sich, sondern der Text darunter. Ich habe schon oft gelesen, dass Feminismus in der heutigen Zeit ja gar nicht mehr nötig wäre. Frauen können sogar Präsidenten werden. Wir sind doch total gleichberechtigt, Krüppel-Smiley. Ja, solider Punkt. Was soll also der ironische Smiley? Nenn mir mal ein Gesetz in Deutschland, was Frauen nicht gleichberechtigt. Du wirst keins finden. Gleiches Recht für alle ist gleich Gleichberechtigung. Ihr seht, inwiefern die Medien Einfluss auf das Bild der typischen Frau haben. Frauen sowie auch Männer stehen unter enormem Druck, diesem Standard, der von ihnen erwartet wird, zu entsprechen. Schön, dass du hier auch Männer erwähnst, aber ich stehe unter überhaupt keinen Druck. In keinem Männermodemagazin steht, dass lila Handschuhe diesen Winter total im Trend liegen. Ich trage die trotzdem, hauptsächlich weil ich fabulous bin. Wer erwachsen ist und sich ernsthaft von irgendwelchen Werbungen unter Druck setzen lässt, hat kein Problem mit den Medien, sondern mit seinem Selbstbewusstsein. Und wenn du den Einfluss der Medien kritisierst, solltest du mit deinem eigenen Video anfangen. Mit deiner Kommentarselektion zeichnest du nämlich ein Bild, das die Realität verzerrt. Du präsentierst deinen Zuschauern etwas, das durch deine feministische Linse gefiltert wurde. Ernsthaft, teilweise offensichtliche Troll-Kommentare sind kein Zeichen für eine sexistische Gesellschaft. Wenn der jüngere Teil deines Publikums durch deine Darstellung jetzt aber einen falschen Eindruck erhält, ist das nicht gut, sondern schlecht. Dein eigenes Video hat also einen negativen Einfluss auf das gesellschaftliche Klima. Ich wurde schon so oft in meinem Leben unterdrückt, beleidigt, ignoriert. Und das alles nur, weil ich eine Frau bin und irgendwelche schwachen Persönlichkeiten sich von Emanzipation und Gleichberechtigung bedroht fühlen. Ja, du hast es echt nicht einfach. Dass du Geld damit verdienst, deine feministische Meinung im Internet zu äußern, ist echt ein eindeutiges Zeichen dafür, dass du von einem patriarchalen System unterdrückt wirst. Auf die Frage, woher Kitty weiß, dass es ausschließlich daran liegt, dass sie eine Frau ist, antwortet sie übrigens schlagfertig mit einer Gegenfrage. Weil es aus der Situation hervorging? Koreaner Smiley. Ich kann mir beinahe denken, wie das abgelaufen ist. Wenn dich jemand kritisiert, du dich nicht ernst genommen fühlst, dir wer ins Wort fällt, dich jemand hintergeht, ist es, weil du eine Frau bist. Als würde sowas nicht allen Menschen passieren. Du wirst doch hauptsächlich aufgrund deiner Äußerungen, deines Handelns und der Dinge, für die du stehst, kritisiert. Nicht aufgrund deines Geschlechts. Denkst du, wenn du dich genauso benehmen würdest, aber ein Mann wärst, würdest du gar nicht mehr beleidigt oder kritisiert werden? Ist es nicht irgendwie langweilig, sich selbst so auf sein Geschlecht zu reduzieren und dieses als Entschuldigung für so vieles einzusetzen? Ist das nicht sexistisch? Eure Küchenwitze sind ungefähr so witzig wie Sklavenwitze. Also gar nicht. Ist dir das Klischee bekannt, dass Social Justice Warriors und Feministen keinen Humor besitzen? Ich frag nur. Fakt ist, dass du keine objektive moralische Instanz für Witze bist. Ich fand zum Beispiel diesen Kommentar als Reaktion auf dein Video halbwegs amüsant. Warum können Frauen die Küche nicht verlassen? Wegen der Herdanziehungskraft. Und das macht mich nicht zu einem Frauenfeind, sondern nur zu jemandem, der einen anderen Sinn für Humor als du hat. Stop judging me. Frauen und Männer unterscheiden sich biologisch. Das war's dann aber auch. Ist das dein Ernst? Als hätte die biologische Struktur keinen Einfluss auf alles andere. Ameisen und Pferde unterscheiden sich biologisch. Das war's dann aber auch. Ich unterscheide mich biologisch von einem Stein. Das war's dann aber auch. Mann, es gibt fundamentale Unterschiede. Das heißt aber nicht, dass es keine geschlechterunabhängigen individuellen Ausprägungen gibt. Oder das eine mehr wert ist als das andere. Respektiert einander und gebt euch die Chance, eine Person zu sein. Keine leere Hülle der Gesellschaft. Dem kann ich mich nur anschließen. Bleibt logisch.